schreibt unter anderem Personalgrenzen vor, die nicht unterschritten werden dürfen. Aufwendige Behandlungen sollen besser vergütet werden. Berlin. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Kofler hat das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei in Frage gestellt. Die SPD-Politikerin sagte, das Abkommen könne nicht so fortgesetzt werden wie bisher. Es setze Rechtsstaatlichkeit auf allen Seiten voraus. Die Bundesregierung distanzierte sich von dieser Einschätzung. Im Auswärtigen Amt hieß es, das Abkommen sei nicht perfekt, aber die Regierung stehe dazu. Ankara. Seit dem Putschversuch in der Türkei ist die Zahl der Festnahmen nach offiziellen Angaben auf fast 26.000 gestiegen. Gegen 13.000 Verdächtige sei Haftbefehl erlassen worden, so Innenminister Alar. Außerdem seien die Reisepässe von knapp 75.000 Verdächtigen für ungültig erklärt worden, um ihre Flucht ins Ausland zu verhindern. Präsident Erdogan lastet den Putschversuch vom 15. Juli dem Prediger Gülen an, der in den USA lebt. Nürnberg. Ein Universitätsabschluss ist keine Garantie für ein späteres Spitzeneinkommen. Betrieblich ausgebildete Fachkräfte bekommen in manchen Branchen sogar mehr Geld, wie es in einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung heißt. So kämen etwa Hochschulabsolventen der Tourismusbranche im Laufe ihres Berufslebens auf ein durchschnittliches Einkommen von 1,3 Millionen Euro. Eine Fachkraft in der Informationstechnologie verdiene bis zur Rente fast doppelt so viel. Das Wetter in Bayern. In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Im Norden etwas Regen. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Morgen überwiegend sonnig, am Abend Gewitter. Überhöchstwerte 24 bis 31 Grad. Freitag bewölkt mit Regen. Samstag freundlich und meist trocken. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun einen weiteren Krimi mit dem Wiener Psychologen Sigmund Freud. In Sein und Haben von Heiko Martens macht sich der Psychoanalytiker und nebenberufliche Ermittler daran, gemeinsam mit seiner dickköpfigen Tochter Anna und dem Polizisten Karl Gruber ein psychologisch besonders vertracktes Verbrechen zu klären. Ich bin das Ich. Die Krone einer Gesellschaft, die Kultur geworden ist. Eines Geistes, der Wissenschaft wurde. Eines Lebens auf dem Zenit und jenseits davon. Und ich behaupte noch immer, der Herr meiner selbst zu sein. Ich bin das Über-Ich und ich sage, du hast die Situationen erst erschaffen, in denen dies überhaupt möglich war. Wir erschaffen das Land, während wir es erobern. Wir melken die Kuh, die es ohne die Milch nicht gäbe. Ich bin das S und ich frage, wer war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Haben wir das Rad der Geschichte erfunden oder schon vorher dran gedreht? Was ist das Schmiermittel, das die Dinge am Laufen hält? Lust, Liebe, Geld oder du? 1.000. Ist recht so, ja? Der Nächste, bitte. Bitte schön, der Herr. Keine Bewegung. Bitte wie? Keine Bewegung, sage ich. Bleiben Sie ruhig. Verstanden? Hören Sie, Sie können doch nicht einfach... Keine Bewegung, habe ich gesagt. Dann ist er schnell vorbei. Verstanden? Meine Damen und Herren! Da! Richtig, ein Hinterfall! Schreiben Sie ruhig, machen Sie keine Schwierigkeiten. Dann kommen Sie alle vorbehalten hier raus. Bitte nicht! Keine Panik! Dann passiert Ihnen nichts! Was machen Sie da unter dem Tisch? Hände hoch! Ich will Ihre Hände sehen! Schon gut, mein Sohn. Meine Hände, hier sind sie. Hier lang! Na los! Ich schlage vor, dass Sie keinen Widerstand leisten. Dann hätte ich wollen, dass meine Kollegen Ihnen eine Kugel verpassen. Geld und Wertpapiere, das ist alles, was wir wollen. Herrschaften, wir haben kaum ein paar Geld hier. Sie kennen doch die Lage. Sie halten besser die Klappe, Mann! Los jetzt! Mein Sohn, du musst das nicht tun, hörst du? Das ist doch alles zu groß für dich. Klappe halt, klapp! Hände hoch! Alle Mann, sofort Hände hoch! Schneid ihr denn! Lass uns da! Lass uns runter, oder ich glaube mich auf! jemand verletzt? Sind alle raus? Wie es ausschaut? Was ist mit Ihnen? Alles in Ordnung. Was ist mit dem? Ist er... Ach, Bursche. Er ist tot. Du bleibst, wo du bist, klar? Ja, klar. Sie sind entkommen, Herr Oberst. Verstanden. Aber einen haben wir. Bitte nicht schießen, Herr. Bitte. Du hältst jetzt erstmal den Mund, du Strolch. Bitte, ich... Gut, dass Sie gleich in der Nähe waren. Wir haben die Waffen gesehen. Es ist schon das zweite Mal dieses Jahr. Für den hier ganz bestimmt das letzte Mal. Herrschaften, es tut mir leid. Ich habe dir gesagt, du sollst dein verfluchtes Mundwerk halten. Sonst knallt's. Ich stehe starr und sehe den Raben an, der irgendwie spitzbübisch zurückschaut. Unter ihm die drei Türen. Eine golden glänzend, eine silbern wie das Licht des Mondes, eine matt und von schwerem Blei. Ich weiß, dass ich eine dieser Türen wählen muss und dass nur eine dieser Türen mir Glück verheißt. Die anderen beiden führen sicher in das Verderben oder den Tod oder noch Schlimmeres. Für welche der Türen entscheiden Sie sich? Zuerst möchte ich die goldene Tür nehmen. Ich habe nie viel Geld besessen und sie scheint mir Reichtum zu verheißen. Gleichzeitig aber bin ich wie geblendet und denke mir, nein, wenn es meinen Blick verstellt, sollte ich diese Tür nicht wählen. Dann springt mir die silbern glänzende Tür ins Auge. Sie scheint auf geradem Weg in den Himmel zu führen, dessen Licht sie in sich gebannt trägt. Dann aber kommen mir auch hier Bedenken. Was, wenn das Licht hinter der Tür noch viel stärker leuchtet? Dann würde mir auch diese Wahl die Augen blenden und wohin sie auch führen möge, ich wäre doch arg geschlagen dafür. Also wende ich mich schließlich der Tür aus Blei zu. Grau, stumpf, schwer, schlicht. Sie scheint das Licht zu schlucken, ebenso wie jedes Geräusch. Der Rabe sieht, wie meine Wahl ausfallen wird. Er flucht, zumindest klingt es so, in einer Sprache, die ich nicht kenne. Dann fliegt er weg. Ich öffne die Tür, aber bevor ich etwas höre, fühle oder sehe... Wachen Sie auf! Mein Gesicht ist jedes Mal ganz nass, so wie das Kissen, auf das mein Kopf gebettet ist. Als hätte ich stundenlang geweint im Traum. Aber ich fühle keine Trauer, nur Ruhe und Schönheit. Gold, Silber, Blei. Kennen Sie Shakespeare, Frau Mühlgrabner? Ist Ihnen der Kaufmann von Venedig noch geläufig? Dunkel. Sicher nicht sein bekanntestes Stück. Der Vater der schönen und klugen Portia zwingt seine Tochter, nur den als Gemahl zu akzeptieren, der von drei Kästchen aus Gold, Silber und Blei das Richtige wählt. Ich erinnere mich diffus, wie aus der Ferne. Wenn Sie das Stück kennen, kennen Sie auch das Motiv der Kästchenwahl. Oder zumindest Ihr Unterbewusstes erinnert sich, wenn Sie träumen. Aber... Was hat es zu bedeuten? Ich habe mich schon ausführlicher damit beschäftigt. Eine solcher Gestalt konstruierte Wahl ist in der Märchen- und Mythengeschichte kein Einzelfall. Aber was ist das nun mit den Türen? Und für was steht die Tür aus Blei? Allen Mythen ist gleich. Es ist stets die dritte Wahl, die richtige. König Lear hat die Wahl zwischen drei Frauen. Die erste ist die Mutter... Die zweite, die Geliebte, die dritte schließlich, ist der Tod. Dann steht die Tür aus Blei für den Tod? Dem ersten Anschein nach ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass sich hier Todessehnsucht manifestiert. Im Gegenteil. Obwohl Sie, wie wir alle, dem Zwang unterliegen zu sterben, nehmen Sie sich die Freiheit, zwischen den Türen zu wählen. So überwindet der Mensch den Tod, den er in seinem Denken anerkannt hat. Es ist kein stärkerer Triumph der Wunscherfüllung denkbar. Man wählt dort, wo man in Wirklichkeit dem Zwang gehorcht. Dann ist die Wahl der Todestür der unbedingte Wunsch zu leben. Das ist wunderschön. Es zeigt auch, was wir hier erreicht haben. Ich mag es kaum aussprechen, aber wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass ich noch mehr für Sie tun kann, sind wir hier fertig, Frau Mühlgraubner. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gern geschehen, Frau Mühlgraubner. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Leben Sie wohl, Frau Mühlgraubner. Also, wo war ich? Papa? Was gibt es, Anna? Karl hat angerufen. Der Herr Gendarmerie-Bezirksleiter? Was wollte er? Er braucht wohl deine Hilfe. Du sollst in die Justizanstalt in der Neustadt kommen. Ins Gefängnis? Was ich wohl verbrochen habe. Habe ich heute noch eine Sitzung? Nein. Nun denn. Soll ich mitkommen? Nicht nötig, Liebes. Du könntest hier mal wieder Staub wischen. Das müsste nur halb so oft gemacht werden, wenn du deine Zigarrenasche nicht immer im ganzen Zimmer verteilen würdest. Ich weiß, wie viel Spaß das macht. Ich würde dich trotzdem darum bitten, nicht wieder eine ägyptische Gottheit runterzuschmeißen. Solch ein Zerstörungswahn als Unlustbezeugung ist eigentlich unter deiner Würde. Ja, ja. Bitte ruf mir vorher noch einen Fiaker. Und wenn ich bis heute Abend nicht wieder da bin, einen Anwalt. Ach, jawohl, Herr. Und er ist der einzige der Räuber, der dingfest gemacht werden konnte. Ja, so ist es. Wie es aussieht, haben wir nicht gerade den Redelsführer aufgegriffen. Aber das ist auch schon alles, was ich sagen kann. Warum glauben Sie, dass ich mehr herausfinde als Ihre sicher kundigen Ermittler? Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Sie sind der Fachmann, aber ich denke, nun, dass dieser Mann geistig nicht ganz, wie sagt man, auf der Höhe ist. Solch eine Beurteilung aus Ihrem Munde. Sie sind der Fachmann, wie gesagt. Dummheit schützt nicht davor, kriminell zu werden. Ich sage nicht, dass er dumm ist. Geistig nicht auf der Höhe. Machen Sie sich selbst ein Bild. Bitte. Und er hat bei dem Überfall seinen Bruder verloren. So sieht es aus. Sein Bruder wurde von der Gendarmerie erschossen. Der Rest der Bande ist flüchtig. Hm. Wie ist es? Gefangener, treten Sie zurück. Kommen Sie, Professor. Herr Professor, darf ich vorstellen, Herr Karnatnik. Raimund, mein Name ist Raimund. Ah ja. Herr Karnatnik, dies ist Professor Freud. Er arbeitet ehrenamtlich für die Gendarmerie in etwas komplizierteren Fällen. Guten Tag, Herr Professor. Gendarmeriebezirksleiter Gruber hat mir berichtet, was bei dem Überfall vorgefallen ist. Die Gendarmen haben noch einige Fragen, was den Ablauf betrifft. Und sie interessieren sich auch sehr dafür, wer sonst noch an der Aktion beteiligt war. Ich sage nicht. So haben wir es abgemacht, wenn wir erwischt werden. Oder getrennt. Schweigen wie ein Grab. Ist recht vor der Gendarmerie? Ich bin nicht die Gendarmerie. Und es tut mir sehr leid, was mit Ihrem Bruder passiert ist. Karl, ja, mein Bruder. Er hat alles bestimmt. Auch das Schweigen. Ich sag nichts. Karl, könnte ich Sie bitten, uns allein zu lassen? Aber bitte, Karl. Also gut. Ich bin gleich draußen. Der Gendarm ist gegangen. Sehen Sie? Keine Gendarm. Gendarmerie ist böse. Möchten Sie jetzt mit mir reden? Persönlich? Kein Reden, schweigen. Schweigen, wie ein Grab. Ich kann mir vorstellen, was Sie denken, Raimund. Dass Sie der Gendarmerie die Schuld geben an dem, was passiert ist. Dass Ihr Bruder noch leben würde, wenn die Gendarmerie nicht eingegriffen hätte. Sie haben ihn erschossen, Karol. gesagt, es soll was passieren können, aber er war so stark. War er Ihr großer Bruder? Ja, 2 Jahre älter. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie bei dem Überfall mitmachen sollen? Carol war der Chef. Hat allen gesagt, was sie machen sollen. Was war Ihre Aufgabe bei dem Überfall, Raimund? Ja, ich darf nicht reden. Schweigen wie ein Grab, hat Carol gesagt. Ich könnte Sie vielleicht hier rausholen, wenn Sie sich bereit erklären, mir zu erzählen, was genau passiert ist an dem Tag des Überfalls. Hier heraus? Ja, das wäre schön. Aber ich werde niemanden verraten. Ich habe es versprochen. Sie werden niemanden verraten. Zumindest niemanden, der diesen Verrat nicht verdient hätte. Glauben Sie, dass Ihre Kumpane den Verrat verdient haben? Dafür, dass Sie jetzt frei herumlaufen, werden Sie hier drinnen sitzen und bestraft werden? Frei herumlaufen, ja. Und ich sitze hier, gefangen. Wir können das ändern. Zusammen. Was meinen Sie, Raimund? Ja, ich weiß nicht, was ich meine. Ich muss nachdenken. Darf ich nachdenken? Sicher. Sie denken nach, dann reden wir wieder. In Ordnung? Wir reden. Ja, in Ordnung. Und? Er wird reden. Das war's? Was haben Sie mit ihm abgemacht? Dass er herauskommt, wenn er seine Mittäter verrät. Sie haben was? Sie wollten ihn doch zum Sprechen bringen. Dafür müssen Sie auch was bieten. Na Gott, wie soll ich das bloß... Mir wird schon was einfallen. Sie hätten mich fragen können. Ich muss das schließlich auch vor Rittmeister Schramm rechtfertigen. Das ist Ihre Sorge, aber ich glaube nicht, dass dieser Raimund Ihr Problem ist. Wie meinen Sie das? Geistig nicht auf der Höhe, schon vergessen. Geben Sie diesem jungen Mann ein vernünftiges Umfeld und er wird nicht wieder straffällig. Mir scheint, es wäre Raimund ausgenutzt worden. Hören Sie, bei dem Überfall wurden auch 2 meiner Kollegen verletzt und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass nicht noch mehr passiert ist. Sicher. Gibt es weitere Zeugen, mit denen ich sprechen kann, bevor wir die Befragung von diesem Raimund fortsetzen? Ich muss alles wissen, was vorgefallen ist, bevor ich es von diesem armen Tropf nochmal zu hören bekomme. Zeugen. Natürlich, Herr Professor. Gut, worauf warten wir noch? Bitte, die Herrschaften, setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Nosik. Also, was kann ich für die Herrschaften tun? Sie müssen wissen, ich habe meine Aussage bei der Gendarmerie schon gemacht. Natürlich. Wir würden Sie nur gerne noch einmal hören. Wenn Sie erlauben, die Kurzfassung. Zeit ist Geld, meine Herren. Wir werden Sie nicht länger in Anspruch nehmen als notwendig. Es waren 5, wenn ich mich recht entsinne. Sie trugen Harlekin-Masken, sodass Ihre Gesichter verdeckt waren. Aber es waren alles Männer, da bin ich sicher. Die Jüngsten vielleicht gerade erwachsen. Der auf dem Tisch stand ungefähr in meinem Alter. Alle hatten Schusswaffen, teilweise in beiden Händen. Und sie trugen Säcke auf dem Rücken, wie sie auch Soldaten nutzen. Darin wollten sie die Beute fortschaffen, vermute ich. Konnten Sie einen der Täter näher in Augenschein nehmen? Den, der vor mir stand. Ein ganz junger Bursche war das. Er schien mehr Angst zu haben als ich. Das war nicht der erste Banküberfall, dem Sie beiwohnen mussten. Gott, nein. Man kann sich glücklich schätzen, wenn mal einen Monat lang nichts passiert. Ich habe schon für verschiedene Geldhäuser gearbeitet, aber die Situation seit dem Krieg ist überall dieselbe. Die Leute haben kein Geld und sie denken, wenn sie eine Bank überfallen und das stehlen, löst dies ihre Probleme. Ich bin sicher, dass sie bei erfolgreichem Coup zumindest das Geldproblem lösen. Sehen Sie, das denken die Leute immer. Deswegen hört das auch nicht auf mit diesen Überfällen. Geld haben oder nicht, das ist doch alles viel komplizierter. Kommen wir vielleicht zurück zu dem Überfall. Bitte. Also gut. Die Bodenkredit wird ständig bewacht. Deswegen sind eigentlich immer Kollegen von Ihnen in der Nähe. Es hat nicht lange gedauert, da war auch die Gendarmerie da. Sie haben versucht, die Täter zu stellen, aber die haben natürlich sofort geschossen. Wie im Wilden Westen, sage ich Ihnen. Sie haben die Halle unten ja gesehen. Als wäre der Krieg erst gestern vorüber. Sie sagen es. Die Gendarmerie hat den Überfall vereitelt. Die Strolche auch zu fassen, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, hat sie nicht. Die sind entkommen. Bis auf den armen Tropf, der vor mir stand. Den haben sie erschossen. Einen der Täter haben wir gefasst. Was haben Sie für einen Eindruck von der Bande gehabt? Konnten Sie herausfinden, ob es vielleicht einen Anführer gab? Na, der auf dem Tisch vielleicht. Der hat zumindest die ganze Zeit gerufen. Die anderen haben nicht so viel gesprochen. Das ging ja alles sehr schnell. Was ist mit dem, den die Gendarmerie erwischt hat? Der kam als Letzter rein und ist dann gleich durch zum Tresorraum. Wir haben hier ja nicht so viel Geld. Sind Sie nicht eine sehr große Bank? Wir sind im Kreditgeschäft und wir leben in einer Hyperinflation. Glauben Sie nicht, dass ich gerade mehr als 100 Kronen in der Tasche habe? Was meinen Sie? Ja, nicht mehr als auch im Bericht stand. Das kann man so ausdrücken. Sagen Sie bloß, Sie haben bei den Ausführungen des Mannes noch mehr herausgefunden. Nun, der Überfall auf die Bank scheint nicht das größte Problem dieses Mannes zu sein. Seine emotionalen Ausführungen, was das allgemeine Geschäft anbelangt, waren doch sehr aufschlussreich. Sitzt da im gemachten Nest und meckert herum. Man braucht sich nie wie Hänschen schlau bei Lessing darüber zu wundern, dass nur die Reichen in der Welt das meiste Geld besitzen. Sie sind nicht der Meinung, dass an seinen Klagen etwas dran ist? Ach, das ist mir zu viel Politik. Und was den Überfall betrifft, sind wir kein Deutsch schlauer als vorher. Da muss ich Ihnen abermals widersprechen. Ach ja? Vor der Politik hat er Angst. Das zeigt zumindest seine Wut, die er an dieser Stelle zeigt. Für den Bankräuber, der erschossen wird, hat er jedoch Mitleid. Ja, und? Nichts und. Ich bin nur der Meinung, dass dieser Umstand aus dem Bericht nicht herauszulesen war. Aber hilft uns das weiter? Das werden wir sehen. Meist gehe ich dann auf einem anderen Weg nach Hause, aber manchmal, wissen Sie, ich will einen Umweg machen, aber tatsächlich laufe ich wieder an diesem Etablissement vorbei. Und dann denke ich, ach, was soll's, ein wenig Zeit habe ich noch. Und ich sage mir, wie sehr wird meine Frau mich lieben, wenn ich ihr endlich das bieten kann, was sie sich insgeheim wünscht. Auch wenn sie das mir gegenüber natürlich niemals zugestehen würde. Aber Sie gewinnen nicht. Manchmal schon, wirklich. Aber ich kann nicht aufhören. Es reicht niemals. Ich setze noch mehr Geld ein, je später der Abend wird. Und ich spiele weiter. Nicht nur, bis meine Taschen leer sind. Man kennt mich dort. Ich kann anschreiben. Ach, Herr Professor, es ist alles so schrecklich. Wissen Sie, wenn ich es nicht schaffe, vom Spielen wegzukommen, dann, ich fürchte, meine Frau hält es nicht mehr lange mit mir aus. Die Frau, um deren Willen Sie glauben, immer weiterspielen zu müssen. Ja, genau. Ist das nicht verrückt? Das wäre es tatsächlich. Würden Sie sich hierbei nicht selbst betrügen? Es fehlt ja nicht an Rationalisierungen für dieses unwürdige Tun. Aber in Wirklichkeit wissen Sie es. Die Hauptsache ist das Spiel an und für sich. Le jeu pour le jeu. Das Spiel, ja. Oder sogar noch mehr. Das Verlieren. Ich könnte ja aufhören, wenn ich ein paar Spiele gewonnen habe. Der Zwang lässt aber erst nach, wenn ich auf der ganzen Linie verloren habe. Ein Ausdruck des Willens, sich selbst zu bestrafen. Ja. Ja, aber wofür? Zwanghaftes Spielen kann viele Ursachen haben. Wollen Sie meine Theorie dazu hören? Wozu, glauben Sie, bin ich hier, Herr Professor? Bitte helfen Sie mir. Ich halte das Spiel, zumal das um Geld, nicht für originär dem Kinde zuzurechnen. Dennoch geht die Sucht danach auf das Verhalten im Kindesalter zurück. In Wirklichkeit ist die Spielwut ein Äquivalent des alten Onaniezwanges. Sie haben das eine Laster durch ein anderes ersetzt. Sie meinen... Haben Sie als Kind viel onaniert, Herr Pfannenstiel? Wer tut das denn nicht? Ich meine, das ist doch normal. Haben Sie oder haben Sie nicht? Ja, aber... An wen haben Sie dabei gedacht? Wie gedacht? Sie haben doch an jemanden gedacht, als Sie onanierten. Sich etwas vorgestellt. Herr Professor, ich glaube nicht, dass das... War es Ihre Mutter, Herr Pfannenstiel? Haben Sie beim Onanieren an Ihre Mutter gedacht? Herr Professor, wie können Sie... Vielleicht machen wir hier zunächst eine Pause, Herr Pfannenstiel. Und was soll ich jetzt machen? Nun, mit der Gefahr, dass Sie es nicht hören wollen, aber... Denken Sie, wenn Sie das nächste Mal an diesem Etablissement vorbeikommen, einfach daran, wie Sie onanieren und dabei an Ihre Mutter denken. Also... Vielleicht hält Sie das davon ab, Ihrem Drang weiterhin nachzugehen. Also jetzt reicht's mir. Ich würde gerne gehen, Herr Professor. Das dachte ich mir. Sie sind ja pervers. Auf Wiedersehen, Herr Pfannenstiel. Geld, Geld, Geld, noch mehr. Lass dich nicht ablenken von dem Umstand, dass einfach alle danach streben. Das ist doch allzu profan. In Bezug auf das Thema Geld und Besitz lassen sich die Spuren eines zwiespältigen Verhaltens auch bei den meisten sogenannten anständigen Menschen leicht nachweisen. Das ist hier etwas anderes, als wenn du einmal vergisst, deine Zigarren zu bezahlen. Ein weiteres universales Laster. Macht. Nicht erlangt durch Geld, sondern ausgeübt in der Gruppe gegenüber dem eigenen Bruder. Was erzählt uns diese Konstellation über den kleinen Bruder? Und was passiert, wenn man den Diktator durch Erschießen ausschaltet? Verlust hinterlässt Lücken. Mit was werden sie gefüllt? Nutze deine Macht, alter Mann. Fülle die Lücken, um dir Antworten zu bekommen. Aber missbrauche den Menschen nicht. Seit wann spielt das denn eine Rolle? Ja. Herr Professor. Karl, Sie kommen gerade recht, nur hereinspaziert. Setzen Sie sich. Ich habe gerade gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich wollte Sie eigentlich abholen für eine weitere Befragung von Raimund. Ja, ja. Aber zunächst noch dies. Sie sitzen? Mhm. Gut. Was haben Sie da? Aufzeichnungen von mir. Sehen Sie hier? Mhm. Ja. Was ist das? Eine bildliche Darstellung, das Verhältnis des Menschen zum Geld. Mhm. Mann, Kind, Penis, Anal. Analerotik. Und daneben Kot. Was zum Teufel? Dass Sie vom Teufel sprechen. Herr Professor, was zum Teufel hat das mit unserem Fall zu tun? Es geht doch um Habgier. Habgier? Ja. Habgier, Geiz, eine der Todsünden nach Ihrem Glauben. Oder besser Hauptsünden, richtigerweise. Und ich habe gezeigt, wo sie herkommt. Sehen Sie? Eine Grafik. Pfeile. Herr Professor, ich verstehe gar nichts. Das ist nichts als eine Verschiebung. Das Interesse des Kindes am eigenen Kot, Herr Professor, ist der Anfang. Ja. Das erste Geschenk an sich selbst. Das verstehe ich ja. Später geht dieses Interesse über in das Interesse für das Geschenk und dann das Geld. Genauso mit dem Penis. Mit dem Entdecken des Penis entsteht beim Mädchen der Penisneid, der sich später in den Wunsch nach dem Mann als Penisträger umsetzt. Deutlicher noch beim Mann. Registriert der Mann die Frau in ihrer penislosen Weiblichkeit, erfährt er den Penis als etwas vom Körper Ablösbares, womit der Penis in Analogie zum Kot tritt. Das erste Stück Leiblichkeit, auf das man verzichten muss. Wenn das Kotinteresse nun in Geldinteresse umschlägt, wahrscheinlich über die Station des Geschenkinteresses, ist das nichts anderes als die ständig vorhandene und sich umwandelnde Lust an dem wichtigsten Geschenk im Leben. Wenn Sie wollen, kann ich auch gerne später nochmal wiederkommen. Karl, die Gier des Erwachsenen nach Geld ist die kindliche Gier nach Kot. Gut. Aha. Das heißt? Was soll das heißen? Das heißt, so ist es. Gut. Was immer uns auch begegnen wird, Karl, im Prinzip oder auch abstrakt gedacht, ist die Psychoanalyse, wie sie von mir ausgemalt wird, schon da gewesen. Mhm. Sie ist die Landkarte, die uns in allem den Weg weist. Gut. Sie haben wirklich recht, mit diesen dubiosen Fällen der Kriminalistik zu mir zu kommen. Gut. Können wir jetzt gehen? Selbstverständlich. Wir sind allein. Ja. Wollen Sie jetzt mit mir reden? Ihr Versprechen. Wenn ich sage, was passiert ist, wer dabei war mit... Mein Versprechen steht, Raimund. Ich denke nicht, dass Sie in der Verantwortung stehen für den Überfall. Man hat Ihnen gesagt, was Sie tun sollen. Sie sind so wenig schuld an den Geschehnissen, wie die Waffen, mit denen geschossen wurde. Ich will mein Versprechen. Schweigen wie ein Grab. Ich sage Ihnen, wie wir es machen, Raimund. Sie sagen mir, wie es passiert ist und wer dabei war. Und ich sorge dafür, dass niemand erfährt, dass Sie Ihr Versprechen gebrochen haben. Das bleibt unser Geheimnis. Haben Sie Verwandte, Raimund? Verwandte? Nein. Mein Bruder... Außer Ihrem Bruder, meine ich. Ihr Bruder ist fort. Für immer. Sie sind jetzt frei. Frei. Raimund. Frei. Ja, frei von Carol. Sie können gehen, wohin Sie wollen, wenn das hier vorbei ist. Sie können Wien verlassen, aufs Land ziehen. Sie können machen, was Sie wollen. Aufs Land gehen. Arbeiten dort. Ehrlich arbeiten, ja. Wir werden die anderen bestrafen. Gut. Alle. So machen wir es. So machen wir es. Also, Raimund. Was genau ist an dem Tag in der Bank passiert? Was Sie wollen. Ich will die Schuldigen für diesen Banküberfall ins Gefängnis bringen. Ja? Da gehört dieser Raimund aber dazu. Sie bekommen hier nichts, wenn Sie nicht auch zu geben bereit sind. Ich erlebe regelmäßig, dass Straftäter die Verantwortung für ein Verbrechen leugnen oder versuchen, diese Verantwortung auf andere abzuwälzen. Das verstehe ich. Haben Sie Dickens gelesen? Wen? Oliver Twist von Charles Dickens. Dort geht es um den Ruf, haltet den Dieb. Raten Sie mal, wer dies am lautesten ruft. Und zwar? Die Diebe selbst. Sehen Sie? Aber trotzdem gibt es hier einen Unterschied. Die Rufer bei Dickens tun dies, weil sie clever sind. Dieser Raimund tut es, weil er geistig nicht ganz auf der Höhe ist. Er will nur sein eigenes, durch den dominanten Bruder verpfuschtes Leben retten. Das hätte er sich überlegen sollen, bevor er mit einer Waffe in diese Bank gestürmt ist. Sie wissen, dass dieser Unterschied eine Rolle spielt. Na gut. Also... Was hat er erzählt? Sie waren zu fünft. Raimund, sein jetzt toter Bruder Carol, ein ehemaliger Soldat namens Clemens, zwei weitere Brüder, Ungarn, Abel und Laszlo. Jeder hatte eine Funktion an dem Tag. Carol hat die Aufgaben verteilt. Clemens sollte das Reden übernehmen, wegen seines militärischen Tonfalls und weil er ohne Akzent spricht, den man wiedererkennen könnte. Verstehe. Raimund sollte den Angestellten an der Theke im Auge behalten. Unseren werten Herrn Nosek. Abel sollte den Ausgang bewachen, Laszlo die Kunden ruhig stellen. Carol selbst war dafür zuständig, dass die Bande die richtige Beute aus dem Tresorraum mitgehen lässt. Offensichtlich nicht nur Geld, sondern auch geldwerte Papiere, Pfandbriefe, Schuldverschreibungen, so etwas vermute ich. Raimund habe nur eine vage Vorstellung davon, dass es um mehr ging als einfaches Geld. Was sollte für Raimund dabei herausspringen? Gar nichts. Er wurde von seinem Bruder betreut und konnte wahrscheinlich nur damit rechnen, bei Carol nicht in Ungnade zu fallen. Er ist noch immer dankbar dafür, dass er überhaupt dabei sein durfte. Aber er sieht langsam, dass es nicht rechtens war, was sein Bruder getan hat. Und er ist glücklich, dass sein Bruder fort ist. Auch wenn er dies in seinem kindischen Trotz noch nicht einsieht. Aber das wird er noch. Hat er Ihnen auch verraten, wo wir den Westerbanne finden können? In der Hütte von diesem Clemens, außerhalb Wiens. Ach. Zumindest vermutet Raimund das stark. Aber er kann keine Adresse benennen. Wenn wir es wünschen, wird er uns hinführen. Und ob wir es wünschen? Das dachte ich mir. Dazu bereit erklärt. Bereit erklärt ist vielleicht zu viel gesagt. Aber er sieht auch keine andere Möglichkeit. Wenn wir diese Bande festnehmen wollen, müssen wir Raimund laufen lassen. Und du glaubst, das wird er wirklich tun? Dieser Karl ist ein pflichtbewusster Gendarm. Er könnte auch die Bande festnehmen und dann darauf verzichten, Raimund laufen zu lassen. Glaube ich nicht. Damit würde er mich hintergehen. Aber er würde seinen Beruf geflissentlich ausüben. Die Gendarmerie nimmt Leute fest. Und lässt sie nicht ohne Grund laufen. Karl hat einen Grund. Den habe ich ihm geliefert. Ich verstehe trotzdem nicht, warum du bei dieser Festnahme dabei sein musst. Martha, Liebes, ich bin in diesem Fall verstrickt. Wie in alle Fälle, die in meinem Therapiezimmer an mich herangetragen werden. Wenn ich diesen Weg begonnen habe, muss ich ihn auch zu Ende gehen. Wahrscheinlich wird bei der Festnahme wild geschossen. Mir ist nur unwohl bei der Vorstellung, dass du im Kreuzfeuer stehst und den Beteiligten dein Talent als Seelendoktor anbietest. Wir werden sehen, was passiert. Was ist dieser Raimund für ein Mensch? Wie hat Karl es so schön formuliert? Geistig nicht ganz auf der Höhe. Ein schlichter Mensch, wohl von Geburt an, dem das Leben unter der Fuchtel seines Bruders zudem noch böse mitgespielt hat. Wieso hat Karl es nicht allein geschafft, Raimund zum Reden zu bewegen? Vielleicht wollte er sofort mit der Tür ins Haus fallen. Karl ist ein kriminalistischer Ermittler. Keiner, der sich im Seelenleben solcher Menschen auskennt. Und wie hast du ihn zum Reden gebracht? Ich habe ihm mein Mitleid für seinen erschossenen Bruder ausgesprochen. Dann habe ich ihm das Angebot unterbreitet, Freiheit gegen Aussage. Psychologisch raffiniert. Es hat schließlich geholfen. Vielleicht hast du recht. Eine schlichte Taktik für ein schlichtes Gemüt. So ist es. Was hat er daraufhin getan? Er hat mir ein 5-Kronen-Stück gegeben. Wenn er es sich, wie Sie meinen, leisten konnte, eine galante Geste, doch nichts Besonderes. Aber dann sagte er, ich werde mich nie wieder von diesem Geldstück trennen, jetzt wo es durch Ihre Hände gegangen ist. Gut aussehend, großzügig und charmant dazu. Ich treffe ihn noch manches Mal wieder. Und ich verspüre dabei jedes Mal das Verlangen, ihn aufzufordern, er möge mir das 5-Kronen-Stück vorzeigen. Sie möchten sich vergewissern, dass Sie seinen Huldigungen Glauben schenken können. Ach, aber es ist ja zwecklos. Man kann ein 5-Kronen-Stück vom anderen ja nicht unterscheiden. Ich kann also gar nicht wissen, ob er es ehrlich mit mir meint. Warum legen Sie so viel Bedeutung auf die Aufrichtigkeit dieses Mannes? Wenn Sie doch glücklich verheiratet sind. Glücklich? Ach, wissen Sie, Habe ich Ihnen schon erzählt, wie unsere Ehe begonnen hat? Sie erwähnten, es habe Schwierigkeiten zu Beginn gegeben. Schwierigkeiten? Das kann man wohl sagen. In der Hochzeitsnacht konnte mein Mann nicht. Dabei soll der Bräutigam die Braut in dieser Nacht doch das erste Mal glücklich machen. Mein Mann aber hat es nicht hinbekommen. Er hat mir eindringlich beteuert, dass er es sich nicht erklären könne. Aber natürlich habe ich mir die Schuld gegeben, wie auch immer. Er kam in dieser Nacht immer wieder aus seinem Zimmer in das meine gerannt, in der Hoffnung, dass es nun klappen würde. Aber umsonst. Es sollte einfach nicht sein. Als mein Mann das in den frühen Morgenstunden schließlich auch einsah, war er ganz beschämt. Er war der Meinung, dass es dem Stubenmädchen doch auffallen müsse, dass er versagt hat. Er nahm also ein Fläschchen mit roter Tinte und vergoss es auf den Laken, damit es so aussehe, als wäre alles abgelaufen, wie es sich geziemt. Ich fühle mit dem Mann. Und mit Ihnen, selbstverständlich. Dann stellt er sich mit der Tinte auch noch so ungeschickt an, dass der rote Fleck an einer für seine Absicht sehr ungeeigneten Stelle zustande kam. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Wie steht es inzwischen bei Ihnen? Ach, es läuft schon. Aber es fällt mir einfach schwer, die Ereignisse jener Nacht aus dem Kopf zu bekommen. Deswegen sehnen Sie sich nach einem anderen Mann? Natürlich. Ich werde meinen Mann verlassen, sobald ich einen anderen, vertrauenswürdigeren finde. Du hast es wieder mal geschafft, alter Mann. Wirklich glorreich mit deiner Analerotik-Theorie. Ich bin begeistert. Du hast Karl Angst gemacht. Hättest besser geschwiegen. Wie ein Grab. Fokussiere dich. Dein eigener Ruhm hat hier nichts verloren. Ich mag das mit dem Gut. Trage doch mehr Korinthen nach Athen, alter Kacker. Wir können das ändern. Zusammen, Raimund. Was meinen Sie? Ich will nicht schweigen. Ich will schreien, bis auch der letzte verfluchte Ausbeuter es hört, als Fanal derjenigen, die nichts haben, trotz krummer Rücken und blutiger Hände. Schlichte Taktik für ein schlichtes Gemüt. Genau. Ich weiß nämlich, worum es hier geht. Tust du das? Gut, Kind, Penis, Geld, Juche! Verschiebung des Interesses aus Schlichtheit oder aus Genialität? Lass uns auch in einem Banküberfall. Herrscher über das Gesetz ist der, der es bricht. Ein schlichtes Gemüt. Ein schlichtes Gemüt. Taktik. Taktik. Ja. Du bist nicht Raimund. Mein Name ist Raimund. Nicht Raimund. Der Bruder. Was für ein genialer Schatz. Das müssen wir Karl erzählen. Der wird's auch machen. Haltet den Dieb! Wie genau werden wir vorgehen? Sie kennen die Hütte, zu der wir fahren. Was denken Sie? Raimund? Sind Sie aufgeregt? Raimund? Aufgeregt, ja. Wir sind bald da. Wie viele Männer sind in der zweiten Kutsche? Vier. Vier Männer und alle bewaffnet? Ja. Haben Sie das gehört, Raimund? Vier Bewaffnete im zweiten Fiaker und unser Fahrer und Karl hier macht sechs schon da. Ist das ein Problem für Sie? Kein Problem, Herr Prof. Ihr könnt schon mit mir klar gekommen. Dort vorne ist das. Das ist ein verfallenes Gehöft. Das letzte Stück des Weges ist zu schlecht, wir gehen das Stück. Herr Professor, wollen Sie mit Raimund in der Kutsche bleiben? Es könnte heiß hergehen. Selbstverständlich, gehen Sie nur. Passen Sie auf sich auf. Halten Sie an, Gendarm. Wir sind da. Also dann. Zwei gehen durch den Wald, zwei auf die rechte Seite. Ich werde den Weg nehmen. Sie kommen mit mir. Seit wann wissen Sie, dass ich mich für meinen toten Bruder ausgegeben habe? Mehr eine Ahnung. Ihr Bruder mag ein schlichtes Gemüt gehabt haben, Carol. Sie sagen es. Ich muss ihm die Schuhe binden, ihm die Nase putzen. Aber er war sich dieses schlichten Gemütes nicht bewusst, was er von sich selbst hält, was Sie von ihm halten, gehalten haben. Das war durchaus nicht schlicht. Raimund wusste, dass er es ohne mich niemals geschafft hätte. Er hat es auch mit Ihrer Hilfe nicht geschafft, Carol. Er sollte sich ducken, wenn es Probleme gibt. Er hat nicht auf mich gehört. Ja, das ist wirklich tragisch. Warum haben Sie Gendarm Gruber nichts gesagt? Keine Gendarmen. Gendarmerie ist böse. Das waren Ihre Worte, oder? Ich wollte das erst einmal persönlich klären. Ihre Handfesseln. Eine meiner leichtesten Übungen. Wenn Sie häufig genug in diesen Dingern abgeführt werden, wissen Sie auch irgendwann, wie man sie aufbekommt. Ich bin gut in dem, was ich tue. Sie werden mir keine Probleme machen, alter Mann. Was ist Ihr Plan? Die Beute ist im Wald versteckt. Ich werde jetzt gehen und sie mir holen. Was ist mit den anderen? Wenn sie wirklich noch hier sind, haben die Gendarmen keine Chance. Sie schicken diese Männer in ein wildes Feuergefecht und es ist ihnen komplett egal, was passieren wird. Hauptsache, sie können sich mit der Beute aus dem Staub machen. Vor allem jetzt, wo sie nicht mehr auf ihren Bruder aufpassen müssen. So ist es. Warum haben sie uns vorgespielt, sie seien Raimund? Raimund war nun wie wir war. Niemand konnte ihm lange böse sein. Ich wusste, dass ich damit durchkomme. Irgendwie. Sie hingegen? Ich? Oh, verdorben von Kindesbeinen an. Ich habe fast mehr Zeit hinter Gittern verbracht als in Freiheit. Die Planung des Banküberfalls geht auf mein Konto. So wie manch anderes. Sie hat mich nie laufen lassen. Die Gendarmerie versteht keinen Spaß, wenn man auf sie schießt. Ich könnte Karl hinterherlaufen. Ihn warnen. Ich muss Ihnen jetzt wehtun. Leider. Sie sind ein aufrechter Mann, Professor. Und ich will Sie nicht töten, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie mir den Weg versperren. So kurz vor dem Ziel. Eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht. Doch, ich könnte Sie auch umbringen. Glauben Sie mir, das könnte ich. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Carol. Sie bleiben hier ruhig sitzen. Wenn nicht. Ich habe verstanden, Carol. Hallo. Carol. Haben Sie alles gehört, Carl? Laut und deutlich. Und meine Kollegen hier können auch alles bezeugen. Aber ich dachte, Sie denken zu viel für ein schlichtes Gemüt. Glauben Sie, Sie sind der Einzige, der hier ein Spiel betreiben kann? Ja? Sie werden... Ja? Ich werde Ihnen niemals verraten, wo die Beute ist. Vielleicht nicht Sie. Aber ich denke, dass Ihre Kollegen da in der Hütte da drüben kooperativer sind. Was meinen Sie? Diese Feiglinge. Sie werden gar nichts. Legt ihm die Handschellen wieder an und fesselt ihn zusätzlich. Was ist der Plan, Karl? Jetzt nehmen wir uns die Hütte vor. Und Sie bleiben hier, Herr Professor. Es könnte heiß hergehen, wie gesagt. Wenn wir damit fertig sind, holen wir uns die Beute. Sie verfluchte Hundgrube. Gendarmerie ist böse. Ich weiß. Also los! Eine Scharade. Wunderschön. Und diese Wucht. Ein schlichtes Gemüt. Fokussier dich. Alles erkannt. Doch bleibt nur Habgier. Sonst nichts. Nicht deine Schuld. Dass du die Triebe nicht mehr fühlst, heißt doch gar nichts. Ich sehe die Tür dort vorne. Aber was ist das nun mit den Türen? Dann steht die Tür aus Blei für den Tod. Geh dorthin. Die Welt ist manchmal so schlicht. Aber ich will nicht sterben. Noch nicht. Unglaublich. Wie können Sie sowas von mir denken? Ich will Sie nicht töten. Hinter dieser Tür. Das Licht. Schüttelt dich das, alter Mann. Wenn es sich die Außenwelt je tangiert. Dann ist die Wahl der Todestür der unbedingte Wunsch zu leben. Das ist wunderschön. Aber es ist ja zwecklos. Hör nicht hin, du bist noch nicht fertig. Glücklich? Ach, wissen Sie? Sie sind ja pervers. Pervers, ja. Mehr davon. Ich kann es nicht steuern. Unsinn. Schlaf, alter Mann. Nein, wach auf. Es ist noch nicht zu spät. Wichtige Punkte zu Beginn einer analytischen Kur sind die Bestimmungen über Zeit und Geld. Wach auf. In Betreff der Zeit befolge ich ausschließlich das Prinzip des Vermietens einer bestimmten Stunde. Schlaf. Jeder Patient erhält eine gewisse Stunde meines verfügbaren Arbeitstages zugewiesen. Sie ist die seine und er bleibt für sie haftbar, auch wenn er sie nicht benutzt. Wach auf! Wach auf! Wach auf! Herr Professor, Karl. Die Hütte ist gestürmt. Sie sind verletzt. Was? Oh, tatsächlich. Tatsächlich nur eine oberflächliche Wunde. Was haben Sie, Herr Professor? Es ist nichts. Ich fühle mich nur ein wenig schwach. Die Aufregung. Ruhen Sie sich aus. Sie haben genug erledigt für heute. Ordnung! Holen wir uns das Geld! Ruhe! Schlafen! Und was ist dann passiert? Sie haben die Beute ausgegraben. Karl war sehr unwillig, aber seine Kollegen haben verraten, wo das Geld versteckt war. Du hast das alles nicht mitbekommen? Die Schießerei nicht. Und auch nicht, wie die Beute gefunden wurde. Heiliger Kuckuck. Dann hast du das Spannendste ja verpasst. Oh, das denke ich nicht. Ja? Herr Professor, Fräulein Anna. Ich grüße Sie, Herr Gendarmerie-Bezirksleiter. Karl, Sie sind ja verletzt. Ach, das ist nur eine Streifwunde. Ich hätte es gar nicht gemerkt, hätte mich Ihr Vater nicht dezent darauf hingewiesen. Ich bin schließlich Arzt. Ich sage den Leuten, dass und wo es wehtut, auch wenn sie es selbst nicht merken. Was ist mit den Verbrechern? Liegen in der geschlossenen Abteilung im Krankenhaus Barmherzige Brüder. Dort werden sie ihrer Genesung zugeführt, bevor sie dann ihren Prozess erwarten dürfen. Dann werden sie alle überleben? Scheint es, ja. Das ist gut. Nur Karol sitzt schon im Gefängnis. Sind extra Wachen für ihn abgestellt. Wer weiß, zu was er in der Lage ist, wenn er sogar Handschellen so leicht aufbekommt. Und die Beute? Ist wieder da. Die Bande hatte den Latz gestrichen voll, so wie es aussieht. Sie sind nicht mal dazu gekommen, auch nur einen Teil des erbeuteten Geldes auszugeben. Ihnen fehlte der Anführer. Ich war schon bei den Barmherzigen Brüdern. Dort heißt es, die beiden Ungarn seien entweder bewusstlos oder würden sich gegenseitig anschreien. Das sind mir mal Patienten. Werde du erst einmal richtige Ärztin. Dann wirst du sehen, wie Menschen sein können. Ja, ja. Herr Professor. Ja? Als wir in die Kutsche stiegen, um aus der Stadt zu fahren, zu diesem Versteck, da sollte ich ja so tun, als wüsste ich nicht schon Bescheid. Dieser Karl hätte den Mund nicht aufgemacht, solange ein Gendarm anwesend ist. Aus irgendeinem Grund ist es mir gelungen, zu ihm ein besonderes Verhältnis aufzubauen. In der Zeit, die uns zur Verfügung stand. Ja, trotzdem, Sie haben sich dadurch in unnötige Gefahr begeben. Ich habe schon schlimmeren Patienten gegenüber gesessen, die keine Handschellen trugen. Und ich bin auch jedes Mal glimpflich davongekommen. Aber vielleicht hat Karl doch recht, Papa. Dieses Spiel mit dem Feuer geziemt sich nicht für einen alten Mann wie dich. Stell dir vor, es wäre etwas passiert. Was soll Karl denn dann seinem Vorgesetzten erklären? Ach, das war nur dieser Professor. Der war halt zufällig mit dabei. Schön, dass das deine Hauptsorge dabei ist. Nächstes Mal gehe ich wieder mit dem Gendarmerie-Bezirksleiter. Das kann Karl Rittmeister schon bestimmt viel besser erklären. Aber das werden wir dann entscheiden. Die Beute, Karl? Befindet sich wieder in der Obhut der Bodenkreditbank. Sie wirken unzufrieden, Herr Professor. Es ging in diesem Fall vordergründig nur um Geld. Jetzt ist es wieder bei denen, die es am wenigsten benötigen. Das stimmt. Aber wer sonst sollte einen Anspruch darauf haben? Raimund hätte wahrscheinlich überlebt, wäre sein Bruder nicht frühzeitig der Habgier erlegen. So aber ist niemand übrig, dem ich es aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus gönnen würde. Wenn es um Geld geht, wird wohl nie Gerechtigkeit herrschen. Allein was du verdienen müsstest im Vergleich zu so einem Bankangestellten. Was kriege ich dafür, dass ich noch immer hier bin und euch helfe? Wir haben die Räuber dingfest gemacht und die Beute ist wieder beim rechtmäßigen Besitzer. Mehr Gerechtigkeit erscheint mir kaum möglich. Recht kaum. Nicht Gerechtigkeit. Alles, was wir geschaffen haben, ist Recht. Professor Sigmund Freud, Sein und Haben von Heiko Martens. Mit Hans-Peter Hallwachs, Felicitas Woll, Andreas Fröhlich, Kerstin Sanders-Dornseif, Christian Stark, Andreas Wobig, Frank Baum, Antje von der Ahe und vielen anderen. Komposition und Regie Simon Bertling und Christian Hagitte. Eine Autorenproduktion mit dem Hessischen Rundfunk 2011. Am kommenden Mittwoch steht ein neuer ARD-Radio-Tatort auf unserem Programm. In Tod im 16er von Katja Röder ermitteln die Kommissare Nina Brändle und Xaver Finkbeiner in der Fußball-Regionalliga. Am 10. August um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm finden Sie unter bayern2.de. Den Hörspielpool mit zahlreichen BR-Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter hörspielpool.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell.